Wir sind doch zu dem Zeitpunkt, das hat überhaupt an dem auch gar nicht mit Paranoia zu tun. Wir sind zu dem Zeitpunkt komplett betrachtet gern als irgendwas, was sich entweder dadurch lösen lässt, dass man die Bullen hinschickt abends um 12 Uhr, wenn sie zu laut sind. Gestern war es dann die ganze Zeit genehmigt um 11 Uhr und dann sind die Bullen gekommen. Ja, aber das war immer, muss man wirklich so eine friedliche Sache, also von der Bulle aus. Ja. Die wahrscheinlich von irgendeinem Hohe und gesagt haben, die Jungs lassen mal in Ruhe, wir fahren dorthin, weil man müsse. Das ist vollkommen klar. Aber ich sage, das ist ja die Reaktion. Da hat irgendein Hohe, ja, das ist ja genau das, worüber ich schwätze, irgendein Hohe hat dann gesagt, fahren wir da oben hin und rein mal auf. Ja? Aber dass da zum Beispiel, hast du jemals erlebt, dass irgendeiner aus der Stadt, aus der Verwaltung da hinkommen wäre? Immer der Müller, aber mehr inkognito. Er war immer da in den 10 Jahren. Aber zum Beispiel... Liegt ja keiner Wert drauf. Klar. Also mir fällt als Beispiel wirklich zum Beispiel St. Wendel in, was der Typ da gemacht hat. Und wo ich mich auch mit Leuten unterhalten habe, die dort oberum wohnen und gesagt haben, ey, das ist wegen mir CDU-Fuzzi. Aber der hat da echt was gemacht draus. Ja. Und der hat sich auch nicht abblocken gelassen. Hat überlegt, wie kann ich da ein bisschen Kultur reinbringen. Mhm. Und das ist das, was ich meine, was ich alles vermisse. Wie du sagst, das ist eine Kultur und die sind gut, die Jungs und die Mädels. Mhm. Also sollen sie auch ihr Platz kriegen und das vermisse ich immer noch. Nee, ich meine, auf der anderen Seite erwartet das von uns doch auch gar keiner. Das hat nie irgendjemand erwartet, dass er damit respektiert wird. Also ich schon. Ich hätte mal zumindest... Ich brauche nicht denen ihre Anerkennung, aber ich denke halt, was ich nicht verstehen kann, ist dieses Blinzeln, dieses einfach dieses Blockieren wolle. Und ich denke halt, in frühere Jahre, wenn du in 30er Jahre zurückgehst, dann hätten wir uns halt wahrscheinlich in irgendein Ding drin gesteckt, ja, so, entweder 100%. Oder. Ja. 100%. Und das finde ich halt ganz schön hart, weil ich denke, also, was mir da mache, ist ja nichts Schlechtes.